Ein richtiger Mafia-Untersuchungsausschuss. Es gibt viele Erklärungen für solche Kontakte zwischen Politik und Mafia. Hierzulande geht es Politikern nicht darum, sich ins Amt helfen zu lassen. Zwar besorgte die 'Ndrangheta auch in Deutschland Stimmen für einen Politiker, allerdings kam der aus Italien. Mit den Stimmen von Auslandsitalienern hiefte der Arena-Clan aus Isola di Capo Rizzuto 2008 Nicola di Girolamo in den italienischen Senat. Die Aktion wurde von Fellbach bei Stuttgart aus koordiniert, in einem Fanclub des Fußballvereins Inter Mailand, der von Domenico Pianta und Andrea Firamidi betrieben wurde. Die Stimmen wurden nicht nur in Stuttgart gekauft, sondern auch in hessischen Gaststätten, deren Wirte gut mit Mario Lottini bekannt waren. Gemeinsam mit Lottini feierte Di Girolamo dann seinen Wahlsieg in Stuttgart. In Unterlagen hatte der Politiker allerdings eine Adresse in Brüssel angegeben, die es nicht gab, und so flog die Sache auf. Dass wichtige deutsche Menschen Kontakte zu Mafiosi unterhalten, wissentlich oder nicht, hat andere Gründe. Italienisches Essen ist beliebt, man bekommt es also mit der Mafia zu tun, wenn der Wirt Mitglied ist. Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg hat einmal eine Analyse in Angriff genommen und eine Liste mit sämtlichen italienischen Gastronomiebetrieben erstellt, um zu evaluieren, wie groß die Kontamination ist. Aufgrund datenschutzrechtlicher Bedenken wurde das Projekt eingestellt. Zahlen oder Schätzungen gibt es bis heute nicht. Um einem Generalverdacht vorzubeugen, kann ich also nur darauf hinweisen, dass viele Wirte mit den Clans nichts zu tun haben wollen. Mein Verein, Mafia Nein Danke, ist genau deshalb entstanden. Rund 50 Gastronomen wollten sich 2007 nach dem Sechsfachmord von Duisburg öffentlich gegen die Mafia stellen. Kokain zu kaufen mag ein weiterer wichtiger Grund sein. Bedenkt man, dass der Konsum weiter verbreitet ist, als man denkt, braucht gewiss auch der ein oder andere Politiker Koks. Und wer gesellschaftlich höher steht, kann nicht beim Dealer im Park seinen Stoff kaufen, sondern bei standesgemäßen Anlaufstellen, wie es sie erfahrungsgemäß häufig im Umfeld von Edelwirten gibt. Uninformiertheit spielt ebenfalls eine Rolle. Hätten wir die von Mafia-Clans ausgehende Gefahr immer präsent, dächten wir an hunderte schuldlos dahingemetzelter Kinder, Frauen und Männer, wäre unser kollektives Mafia-Bild auf der Höhe der Zeit, gingen wir wohl kaum bei jemandem essen, der im Ruch steht, zu einer solchen Organisation zu gehören. Stattdessen sehen wir aber das Zerrbild des Paten aus der gleichnamigen Trilogie von Francis Ford Coppola. Marlon Brando, wie er eine weiße Katze streichelt. Wir sehen vereinzelte Kriminelle, die mit Kokain handeln. Wir wissen vielleicht um Clans oder haben schon mal von Geldwäsche gehört, aber das Wissen um tiefere Strukturen der 'Ndrangheta ist kaum ausgeprägt. Wo soll das auch herkommen? Es gibt in Deutschland kaum eine intensive Auseinandersetzung mit dem Thema, nicht in der Justiz, nicht in der Wissenschaft, nur äußerst selten in den Medien und schon gar nicht in der Politik, von ein paar wenigen Personen abgesehen, die den Stab hochhalten. Wir sind, gerade was die italienischen Mafia-Organisationen anbelangt, ihrer Strategie der Unauffälligkeit kollektiv auf den Leim gegangen. Umso wichtiger sind parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Gerade wenn es um das Thema Mafia geht, können Medien, die in einer Demokratie ebenfalls eine Kontrollfunktion haben, diese leider kaum erfüllen. Das hat viele Gründe. Menschliche Quellen als Informationsgeber können oft nicht öffentlich auftreten, weil sie sich sonst des Verrats von Dienst- oder Privatgeheimnissen schuldig machen würden. Dokumente zum Thema aus Ermittlungsverfahren sind für Medienschaffende schwer zu beschaffen. Oft sind sie erst nach vielen, vielen Jahren verfügbar und somit für die Gegenwart weniger aussagekräftig. Und selbst wenn solche internen Dokumente vorliegen, genügt das oft den rechtlichen Anforderungen an eine Berichterstattung nicht. Gerade was die investigative Berichterstattung über organisierte Kriminalität anbelangt, haben die Gerichte in Deutschland mit ihrer Rechtsprechung eine Art Angstklima in den Redaktionen erschaffen. Viele wollen sich lieber nicht die Finger verbrennen und berichten deshalb nur allgemein über das Thema oder in der Folge von Polizeioperationen. Untersuchungsausschüsse dagegen schaffen Anlässe zu berichten und sie schaffen Transparenz. Über Jahre hinweg hatten Journalistinnen und Journalisten über 'Ndrangheta-Aktivitäten in der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt berichtet. Zuerst beschäftigten sich der 2017 verstorbene Jürgen Roth und die Autorin Petra Reski in ihren Texten damit. Eine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten des MDR, Mitteldeutscher Rundfunk und der FAZ, Frankfurter Allgemeine Zeitung, blieben an dem Thema dran und stellten dar, wie sich die Ndrangheta nach dem Fall des Eisernen Vorhangs in den damals neuen deutschen Bundesländern ausgebreitet und festgesetzt hatte. Im Fokus stand ein FIDO-betiteltes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera, an dem auch das Landeskriminalamt, LKA, und Bundeskriminalamt, BKA, beteiligt waren. Es erbrachte erstklassige Erkenntnisse zu Strukturen in Thüringen und anderen Ostbundesländern. Das Team von FAZ und MDR enthüllte auch, dass mehrere verdeckte Ermittler im Inneren der Gruppe platziert werden konnten. Die Ermittlungen machten nicht zuletzt Kontakte zwischen Politik, Justiz und Ndrangheta und Umfeld deutlich. Das Verfahren wurde im Jahr 2006 eingestellt. Die Gründe dafür blieben unklar. Die Berichte darüber brachten das Fass zum Überlaufen und im Thüringer Landtag wurde im Frühjahr 2021 ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Während ich dieses Buch schrieb, war seine Arbeit allerdings noch nicht abgeschlossen. Und der Transparenz wegen ein Hinweis. Ich war als Sachverständiger für die erste Sitzung des Ausschusses geladen, neben der Soziologin Zora Hauser, die für ihre Promotion an der Universität Oxford drei Ermittlungsverfahren zur Ndrangheta in Deutschland intensiv untersuchte. Sowie Oliver Huth vom LKA in Nordrhein-Westfalen, der über Querverbindungen zu und Erfahrungen aus Ermittlungsverfahren in seinem Bundesland berichten konnte. Die beiden Abgeordneten Madeleine Henfling von den Grünen und Katharina König-Preuß von der Linken sind für ihre Parteien Obfrauen in diesem Ausschuss. Ihre Parteien haben in einigen Veranstaltungen Erkenntnisse des Ausschusses nach außen getragen. Bereits zweimal hat ein Mafia-Informationstag in der Erfurter Innenstadt stattgefunden, direkt gegenüber von einem italienischen Restaurant. Axel Hämmerling, einer der Journalisten, deren Berichterstattung den Ausschlag gegeben hatte für die Einsetzung des Ausschusses, moderierte die Premiere. Henfling, die auch stellvertretende Landtagspräsidentin ist, und König-Preuß gaben intime Einblicke in ihre Arbeit. Zitat: Seit mehr als einem Jahr versuchen wir, und man muss tatsächlich versuchen sagen, einige Ungereimtheiten beim Kampf der Sicherheitsbehörden und der Justiz gegen die italienische Mafia hier in Thüringen aufzuklären, sagte Henfling. Uns interessiert dabei vor allem, wie es der Mafia gelungen ist, im kleinen Thüringen Fuß zu fassen und ob der oder die eine oder andere Politikerin und Funktionsträgerin in der Mafia dabei bewusst oder unbewusst geholfen hat. Die mutmaßlichen Mafiosi kämen häufig als nette Gastronomen um die Ecke und begrüßten überschwänglich gerne auch Amtsträgerinnen und Politiker oder andere Prominente. Die Fotos dieser Leute zierten die Wände einschlägiger Restaurants. Zitat: Ich denke, viele Prominente denken so, da wo ein Minister, ein Bürgermeister, ein Richter oder ein anderer Prominenter essen geht, da kann ja kein Mafioso hinter der Theke stehen. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss hat uns aber jetzt schon gelehrt, natürlich kann dort ein Mafioso hinter der Theke stehen. Das gelte auch für Westdeutschland. Henfling sagt, dass mit dem Fall der Mauer und der friedlichen Revolution im Osten Geld gebraucht worden sei. Zitat: Es wurde kaum danach gefragt, wo das Geld herkommt. Es wurde eigentlich gar nicht danach gefragt, solange verfallene Städte wieder aufblühten, wie beispielsweise Erfurt. Ein Geschäft für die Mafia. Inzwischen würden die Mafiosi in Deutschland vor allem Geld waschen, häufig aus dem Handel mit Kokain. Henfling vermisst eine ernstzunehmende Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Zitat: Auf der einen Seite kann man verstehen, dass Sicherheitsbehörden nicht überall wedelnd herumrennen und sagen, wir haben übrigens die Mafia hier und ermitteln. Aber dadurch, dass es nie von offizieller Seite als Problem angesprochen wurde, bleibt es im Ungefähren und es gibt keine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Die kann es auch nicht geben, weil das Problem für die Zivilgesellschaft nicht greifbar ist. Für die Abgeordnete König-Preuß wurde das Mafia-Problem mit der Einsetzung des Ausschusses recht schnell greifbar. Berichtete sie, in der Stadt, in der ich lebe, begannen italienische Restaurantinhaber zu grüßen, die ich bis dahin nicht kannte. Ich werde regelmäßig gefragt, ob alles okay ist und wie es mir gehe. Wie Henfling ist auch sie in der Arbeit für Untersuchungsausschüsse erfahren. Sie betrieb unter anderem schon im NSU-Untersuchungsausschuss gesellschaftliche Aufklärung. Beim Mafia-Informationstag beklagte sie einen schwerwiegenden Unterschied zu den beiden Ausschüssen zum NSU-Komplex. Akten würden teilweise nachträglich als geheim eingestuft, manche sogar als vertraulich. Zitat: Bei unserem Auftrag, transparent und öffentlich aufzuklären, erfahren wir teilweise Behinderungen aus dem Innenministerium, Behinderungen aus dem Justizministerium, aber auch Behinderungen in der Form, dass das Bundeskriminalamt immer wieder beantragt, unsere Protokolle nachträglich einzustufen. Da stellt sich schon die Frage, warum es nicht eigentlich eine Unterstützung für den Mafia-Untersuchungsausschuss gibt aus Sicherheitsbehörden heraus, wie es sie gab, um den NSU aufzuklären. Sie habe dazu noch keine abschließende Antwort. Zitat: Ich finde das sehr relevant, weil es natürlich darum geht, hier in Thüringen, in der Gesellschaft, zu einer erhöhten Sensibilität beizutragen. Jeder Mensch, der in Thüringen in ein Restaurant mit Mafia-Verbindungen gehe, müsse sich bewusst werden, dass er damit Menschenhandel, Frauenhandel und Drogenhandel unterstütze. Zitat: Und ja, es gibt kaum Restaurants, die italienische Küche anbieten, die nicht eine Verbindung zur 'Ndrangheta hier in Thüringen haben. Das betrifft Erfurt, in Teilen aber auch Jena, Weimar und weitere Städte. König Preuß machte deutlich, dass der Ausschuss eine West-Ost-Migration in den Blick nehme und deshalb oft an Landesgrenzen stoße. Westdeutsche Kapitalisten hätten damals die Unerfahrenheit der Menschen in Ostdeutschland ausgenutzt und der 'Ndrangheta geholfen, sich anzusiedeln und auch gleich eine Notar- und Rechtsanwaltskanzlei mitgebracht. Die 'Ndranghetisti hätten Immobilien von der Konsumgenossenschaft übernommen, auch zur Treuhand gäbe es Bezüge. Juristen, Verwaltungsbeamte und Politiker hätten einiges mit dazu beigetragen, dass die 'Ndrangheta sich hier so tief habe verwurzeln und verankern können. Zitat: Dafür muss es zumindest Konsequenzen in Form einer gesellschaftlichen Missachtung dessen geben, forderte König Preuß. Eigentlich benötige es einen bundesdeutschen Mafia-Untersuchungsausschuss, forderte König Preuß, oder noch besser, eine Einrichtung auf europäischer Ebene. In Italien gibt es eine Vielzahl ähnlicher Gremien. Mitglieder von Senat und Parlament bilden einen ständigen Mafia-Untersuchungsausschuss, auf regionaler und kommunaler Ebene tagen vergleichbare Gremien. In Europa dagegen setzte nur das Europaparlament einmal einen Ausschuss namens Crime ein, der zu organisierter Kriminalität arbeitete. Der thüringische Untersuchungsausschuss ist also eine Besonderheit. Leider ist eine Neuauflage nach der Landtagswahl im September 2024 mindestens fraglich. Mein Verein plant, eine zivilgesellschaftliche Beobachtungsstelle für verschiedene Formen von organisierter Kriminalität einzurichten. Doch noch fehlt es an Mitteln.